Hallo, ja, ich habe heute Unterricht gehalten an der Polizeischule. Ich habe noch nie so was erlebt. Der Klassenraum sah aus wie Sau. Die Hälfte Araber und Türken, frech wie Sau, dumm, konnten sich nicht artikulieren. Zwei, drei war ich kurz vorm Rausschmeißen gewesen, weil sie nur gestört haben und gepennt haben, regelrecht. Deutsche Kollegen haben erzählt, dass von denen schon, sag ich mal, Schläge angedroht wurden, weil sie dazwischen gesagt haben oder gesprochen haben, Tage davor. Ein Schwarzer, der nur abgehangen hat, gepennt hat im Unterricht, frech war, Fresse gezogen hat, nicht mitgemacht hat, konnten überhaupt nicht über keinster Weise artikulieren oder sagen, was sie machen wollten oder beschreiben. Deutsch ging gar nicht. Das war also, ich habe noch nie so was erlebt. Ich bin so schockiert und ich habe wirklich Angst vor denen und ich glaube, die Ausbilder auch, denn wenn sie die rauswerfen, dann stehen die vor der Tür, machen die Autos kaputt. Also, es wird eine Zweiklassenpolizei, die korrupt sein wird. Es sind keine Kollegen. Du weißt, ich bin sehr kollegial und alles, aber das sind keine Kollegen. Das sind Feind, ist der Feind. Es ist der Feind in unseren Reihen. Und ich habe heute noch nie so eine Feindseligkeit in dieser Klasse gespürt. Die sind 2 Wochen dabei und toben sich da rum und machen da Boxschläge mit einem Erste-Hilfe-Unterricht. Und du kannst dir das nicht vorstellen. Ich bin nur mit Hass hier unterwegs.